Ich habe es mir doch gleich gedacht, dass mit Ihnen irgendetwas los sein muss, sagte plötzlich Raskolnikow und staunte im selben Augenblick, dass er das gesagt hatte. Er war in großer Aufregung. »So? Sie haben es sich gedacht?« fragte Svidrigailow verwundert. »Ist es möglich?« »Nun, habe ich es nicht gleich gesagt, dass es zwischen uns einen gemeinsamen Punkt geben muss? Wie?« »Das haben Sie nie gesagt,« antwortete scharf und jähzornig Raskolnikow. »Habe ich es nicht gesagt?« »Nein.« »Mir war, als hätte ich es gesagt. Als ich vorhin eintrat und sah, dass Sie mit geschlossenen Augen dalagen und sich schlafend stellten, da sagte ich mir sofort, es ist genau dasselbe.« »Was heißt das? Genau dasselbe. Was meinen Sie damit?« fuhr Raskolnikow auf. »Was ich meine? Wirklich, ich weiß es nicht,« brummte Svidrigailow aufrichtig und wie selbst konfus geworden vor sich hin. Sie schwiegen etwa eine Minute und starrten einander an. »Das ist alles Unsinn,« rief Raskolnikow ärgerlich. »Was sagt sie Ihnen denn, wenn sie erscheint?« »Was sie sagt? Stellen Sie sich vor, sie spricht nur über die nichtigsten Kleinigkeiten. Und wundern Sie sich ruhig über mich, aber gerade das ärgert mich. Das erste Mal, als sie erschien, wissen Sie, ich war müde nach der Totenmesse und dem Begräbnis und dem Essen und war in meinem Schreibzimmer allein geblieben, hatte mir eine Zigarre angesteckt und war in Gedanken versunken. Da kam sie durch die Tür herein und sagte, »Arkadi Iwanowitsch, Sie haben heute bei all dem Trubel vergessen, die Uhr im Speisezimmer aufzuziehen.« Diese Uhr habe ich tatsächlich all die 7 Jahre jede Woche selbst aufgezogen, und wenn ich es vergaß, erinnerte sie mich stets daran. Am anderen Tage war ich schon auf der Reise hierher. Ich komme am frühen Morgen auf einer Station an, hatte in der Nacht kaum geschlafen, fühlte mich zerschlagen, die Augen waren müde, und wie ich mir eine Tasse Kaffee nehme, sehe ich plötzlich, wie Marfa Petrowna sich neben mich mit einem Kartenspiel in der Hand hinsetzt. »Soll ich Ihnen nicht die Karten legen, Arkadi Iwanowitsch, für die Weiterreise?« fragt sie mich. Sie war eine Meisterin im Kartenlegen. »Nein, ich werde es mir nie verzeihen, dass ich mir die Karten nicht legen ließ. Ich stürzte im Schrecken davon. Aber es war auch höchste Zeit, denn es wurde schon zur Abfahrt geläutet. Heute sitze ich nur nach einem miserablen Essen in einem Gasthaus mit schwerem Magen da und rauche. Da erscheint Marfa Petrowna wieder, sehr herausgeputzt, in einem neuen grünen Seidenkleid, mit einer sehr, sehr langen Schleppe.